Deutschlandfunk, Medias Res. Und vom journalistischen Umgang mit geleakten und gehackten Daten kommen wir hier in Medias Res zum Umgang mit vertraulichen Gutachten. Ein solches hat jüngst das Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt. In einem rund 430 Seiten umfassenden Dokument sind Ergebnisse einer Untersuchung nachzulesen, auf deren Grundlage die AfD Mitte Januar zum Prüffall erhoben wurde. Seit heute ist das eigentlich vertrauliche Dokument für alle online einsehbar auf netzpolitik.org. Warum das Online-Portal die Ergebnisse veröffentlicht hat, habe ich Anna Biselli gefragt. Sie ist freie Autorin bei netzpolitik.org. Dazu gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass diese Verfassungsschutzanalyse ein extrem wichtiges Dokument der Zeitgeschichte ist. Und wir sind der Meinung, dass das in die Öffentlichkeit gehört und nicht unter Verschluss gehalten werden darf. Weil es ist einfach eine allumfassende, ja, eine sehr umfassende Analyse dessen, was zum Beispiel Medien und Antifa-Gruppen schon seit Jahren sagen, dass es eben Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Außerdem ist es so, dass der Verfassungsschutz dadurch, wenn er eine Partei beobachtet, das ist eine extrem harte Maßnahme in der Demokratie. Und gerade sowas muss dann öffentlich auch nachvollziehbar sein. Und dann kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass man ein Dokument, das eigentlich nur aus öffentlichen Quellen besteht, dann geheim hält. Das ist das Bundesinnenministerium nicht ganz der Meinung. Das hat sich nicht so begeistert gezeigt, dass sie das Gutachten veröffentlicht haben. Es sei, Zitat, bedauerlich, wenn solche Unterlagen die Öffentlichkeit erreichten. Und die AfD selbst will, dass der Verfassungsschutzchef zur Rechenschaft gezogen wird. Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie denn jetzt wegen der Veröffentlichung? Für uns selber rechne ich jetzt nicht unbedingt mit Konsequenzen, weil das Dokument lag unglaublich vielen Medien vor. Das ging von der SZ, das ging bis hin zur Lokalpresse. Das heißt, wir sind im Endeffekt ja nur die, die es komplett veröffentlicht haben. Alle anderen haben ja bereits daraus zitiert. Außerdem ist das Dokument als nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Das ist sozusagen die niedrigste Geheimhaltungsstufe, die ein Dokument überhaupt haben kann. Sie sagen es ja schon, in vielen Medien lag das Gutachten schon vor und verschiedene Aspekte sind auch schon ausführlich beleuchtet worden, zum Beispiel die Rolle von Björn Höcke, der besonders häufig erwähnt wird im Gutachten. Welche anderen Aspekte, die bisher noch nicht so diskutiert worden sind, ergeben sich denn aus Ihrer Analyse des Gutachtens? Wir beschäftigen uns ja primär mit Netzpolitik und dementsprechend haben wir auch das Gutachten auf netzpolitische Punkte analysiert und haben festgestellt, dass sehr auffällig ist, dass der Verfassungsschutz zu über einem Drittel Facebook-Quellen benutzt. Das heißt, es gab 965 Quellenangaben, davon sind 379 Mal Facebook-Posts oder Kanäle erwähnt. Und das deckt sich auch so ein bisschen damit, wie die AfD kommuniziert. Nämlich Facebook ist sozusagen das Hauptsprachrohr der Partei, mit der sie extrem viele Menschen erreicht. Und sie hat viel mehr Abonnenten und Fans auf Facebook als die CDU oder die SPD. Und da haben wir gesehen, dass der Verfassungsschutz sich zum einen die Posts von AfD-Politikern angeschaut hat, aber auch das, was Landesverbände, Kreis- oder Ortsverbände auf Facebook machen, die Inhalte bewusst teilen, weiter verbreiten und eben auch Inhalte verbreiten, die von anderen rechtsextremen Gruppen eingestellt werden, zum Beispiel von der Identitären Bewegung. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, es sind auch in der Anzahl einfach sehr viele Facebook-Erwähnungen. Was würden Sie denn sagen, was für eine Rolle spielt Facebook denn laut dieses Gutachtens für die AfD? Facebook oder Internetauftritte im Allgemeinen sind laut dem Verfassungsschutz auch auf einen internen Willensbildungsprozess zurückzuführen, gerade wenn es sich um Verbände handelt und nicht nur um Einzelpersonen. Und über Facebook kann die AfD eben viele Menschen erreichen und ihre Meinung breit treten, nicht so wie zum Beispiel auf Twitter, wo primär eine Blase an Journalisten und Politikern sich aufhält, sondern auf Facebook sind eben alle Menschen. Und dadurch kommuniziert sie und da ist es eben auch wichtig, dass sich die AfD nicht darauf zurückziehen kann, dass auf Facebook einzelne Menschen ihre Meinung verbreiten und eben auch anerkennen muss, dass da, wo sie die glattgeschliffenen Formulierungen nicht haben kann, die sie zum Beispiel im Parteiprogramm hat, dass es da auch offensichtlich wird, was die AfD-Politiker wirklich denken. Würden Sie im Fazit der Analyse des Gutachtens sagen, dass dieses Posten der AfD bei Facebook dazu beigetragen hat, dass die Partei nun zum Prüffall geworden ist? ganz deutlich. Es wird auch gesagt, vor allem wenn es um den Flügel geht, das heißt diese Rechtsaußengruppierung rund um Björn Höcke, dass da in sehr, sehr vielen Facebook-Posts menschenverachtende Haltungen zum Ausdruck kommen. Und das ist sicherlich genauso wie eine Rede auf einem Parteitag oder auf einer Demonstration ein Anhaltspunkt dafür, dass man die AfD zum Prüffall macht und dass man die junge Alternative und den Flügel wirklich zum Verdachtsfall macht. Sagt Anna Biselli, freie Autorin bei netzpolitik.org, die das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD mit veröffentlicht und analysiert hat. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.